Alles Lob gebührt Allah, dem Herrn aller Welten. Und ich bezeuge, dass niemand mit Recht und Wahrheit angebetet werden darf, außer Allah, der Allmächtige. Und ich bezeuge, dass Muhammad sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam sein Diener und Gesandter ist. Liebe Geschwister, Alhamdulillah Rabbil Alamin, werden wir heute inshallah ta'ala weiter fortfahren mit unserer gesegneten Unterrichtsreihe. Und zwar studieren wir das Buch von Imam Hafiz bin Ahmed al-Hakami. Und es ist das gewaltige Buch, was auch viele Gelehrte studiert haben mit ihren Schülern. 200 Fragen zur islamischen Aqida. Und es handelt über den islamischen Glauben, damit jeder Muslim weiß, was er an seinem Glauben hat. Und je gefestigter ein Muslim in seinem Glauben ist, desto weniger interessiert ihn das, was die Menschen an Lüge über den Islam erzählen. Desto weniger interessiert er sich für die Shubuhat, für die Zweifel, die manche Leute bringen, damit sie den Islam im schlechten Licht erscheinen lassen wollen. Aber Allah subhanahu wa ta'ala, er ist unser Helfer und er befestigt, wem er will. Und derjenige, der befestigt ist, liebe Geschwister, wallahi al-azim, er wird niemanden haben, der ihn von diesem Weg abbringen kann. Deswegen studieren wir auch diesen großartigen Teil vom Buch. Und wir sind jetzt an die Stelle angelangt, wo wir heute über den Islam sprechen werden. Das heißt, über unsere Religion. Der Autor fragt die Frage, kam maratib din al-Islam? Wie viele Rangstufen hat der Islam? Der Islam, und das sollte jeder wissen, hat drei Rangstufen, liebe Geschwister. Der Islam hat drei Rangstufen. Das ist der Islam, der Iman und der Ihsan. Und der Ihsan ist die höchste Glaubensstufe. Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَلَا وَرَبِّكَ لَا يُؤْمِنُونَ حَتَّى يُحَكِّمُوكَ فِي مَا شَجَرَ بَيْنَهُمْ ثُمَّ لَا يَجِدُوا فِي أَنفُسِهِمْ حَرَجًا مِمَّا قَدَيْتَ وَيُسَلِّمُوا تَسْلِيمًا. Aber nein, Allah schwört. Bei wem? Bei sich selber. Subhana wa ta'ala. Und das sollte eigentlich die Herzen der Muslime beben lassen, wenn Allah subhana wa ta'ala, der nicht schwören muss, aber dennoch schwört, um unsere Aufmerksamkeit auf diese gewaltige Ayah zu lenken, dann sollte es für uns ein großer Nutzen sein, diese Ayah zu studieren. Aber nein, bei deinem Herrn. Und Allah schwört, sie glauben nicht er. Er meint uns, subhanahu wa ta'ala. Bis sie dich, ja Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, über das richten lassen, was zwischen ihnen strittig ist, worüber sie sich streiten. Und hierauf in sich selbst keine Bedrängnis finden durch das, was du entschieden hast, und sich in voller Ergebung fügen. Allahu Akbar. Wallahi al-Azim, eine gewaltige Ayah. Allah subhanahu wa ta'ala sagt uns sinngemäß, ihr werdet nicht eher glauben, bis ihr Muhammad sallallahu alaihi wa sallam als Richter einsetzt, über alles, worüber ihr streitet. Alhamdulillah Rabbil Alamin, Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, er ist mit der Religion gekommen und die hat uns klargelegt, ob eine Sache verboten oder erlaubt ist, liebe Geschwister. Wir ziehen Muhammad sallallahu alaihi wa sallam, das heißt, den Weg, den er uns übermittelt hat, als Gesandter Allahs. Und er war ein Gesandter Allahs. Und er ist gekommen, damit er die frohe Botschaft überbringt, denjenigen, die an ihn glauben wollen. Und damit er denjenigen die Strafe androht, die, walayyadu billah, diese Religion nicht annehmen wollen. Muhammad sallallahu alaihi wa sallam muss als Richter über alles eingesetzt werden, worüber wir uns streiten. Und nicht nur das. Wenn Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Richter eingesetzt wurde und du hast jetzt die Wahrheit erfahren und es ist gegen das, was du magst, dann darfst du, und jetzt kommt die zweite Stufe, Iman, in dieser Eier. Denn in dieser Eier sind alle drei Stufen vom Glauben beinhaltet. Islam, Iman und Ihsan. Erste Stufe, du setzt Muhammad sallallahu alaihi wasallam über alles als Richter ein. Nummer eins. Islam. Zweite Stufe, du fühlst danach keine Bedrängnis in deinem Herzen. Und Nummer drei, du unterwirfst dich, ohne nach wie und wann zu fragen. Das sind die drei Glaubensstufen, die in dieser Ayah verankert sind, liebe Geschwister. Imam Ibn al-Qayyim rahimullah ta'ala, er sagt in seinem Werk Madarij al-Salikin, er sagt, فَالْتَحْكِيم فِي مَقَامِ الْإِسْلَامِ. Das heißt, dass man Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Richter einsetzt, bedeutet, du akzeptierst deine Religion. Du akzeptierst deine Religion und du weißt, Koran und Sunna richtet. Koran und Sunna. Du hast einen Streit mit deinem Bruder. Es geht um eine bestimmte Angelegenheit in der Religion. Dann musst du Koran und Sunna als Richter über dich walten lassen. Hier darfst du nicht mehr deinem Gelüst folgen. Warum? Weil die Religion unser ganzes Leben bestimmt, liebe Geschwister. Deswegen sind wir Muslime. Ein Mann will sich von seiner Frau trennen. Er will sich von ihr scheiden lassen. Hier richtet Koran und Sunna über die. Sagt man, ist klar, wir richten und dies und das. Aber wallahi, wenn es zur Scheidung kommt, dann sagt die Frau meistens, ich nehme die Kinder und ist mir egal, was der Islam dazu sagt. Ist das gemäß Koran und Sunna? Jeder behauptet, dass er nach Koran und Sunna handelt, aber es ist von äußerster Wichtigkeit, ob du auch beweist, dass du nach Koran und Sunna handelst. Zwei Brüder streiten sich. Der eine bekommt Recht, der andere nicht. Und subhanallah al-azim, er akzeptiert das nicht. Er sagt, ist mir egal, ich werde meinen Kopf durchsetzen. Das geht nicht, liebe Geschwister. Hier sieht man, ob du das Gesetz Allahs auch als solches annimmst und akzeptierst. Das ist Islam. Und weiter geht es, وَانْتِفَاءَ الْحَرَجْ فِي مَقَامِ الْإِيمَانِ. Dass du im Herzen keine Bedrängnis spürst, nichts in deinem Herzen an Hass, an Groll gegenüber dieser Religion spürst, weil sie auch gegen dich entschieden hat, das ist Iman. Ist das bei jedem vorhanden? Antwort nein. Und والتسليم في مقام الإحسان. Und die totale Unterwerfung, die völlige Unterwerfung, das ist Ihsan. Hier haben wir alle drei in einer Eier. Nein, bei deinem Herrn. Sie glauben nicht er. Bist du dich ja Muhammad sallallahu alaihi wasallam als Richter über das walten lassen, worüber sie sich streiten und hierauf in sich selbst keine Bedrängnis finden durch das, was du entschieden hast, und sich in voller Ergebung fügen. Wenn du diese Stufe erreicht hast, wallahi, dann beglückwünsche ich dich, weil du hast die beste Glaubensstufe, die man erreicht hat. Und dafür wird es die besten Paradiesplätze geben bei Allah subhanahu wa ta'ala. Möge Allah azza wa jal uns in seinem edlen Paradiesgarten eingehen lassen. Wenn wir über Islam, Iman und Ihsan reden, das sind die Rangstufen. Wir haben gesagt, Ihsan ist die höchste Rangstufe. Dann sollten wir wissen, jedes Wort für sich bedeutet die gesamte Religion. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala nur den Islam erwähnt, bedeutet er gleichzeitig auch Iman und Ihsan. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala den Iman erwähnt, dann bedeutet er automatisch welchen? Die ganze Religion. Das bedeutet auch den Islam und den Ihsan. Und wenn Allah subhanahu wa ta'ala nur den Ihsan erwähnt, dann bedeutet er auch alle Glaubensstufen. Der Beweis dafür ist, was Allah subhanahu wa ta'ala im Koran sagt, inna ad-din 'inda Allah al-Islam. Wahrlich, die Religion bei Allah ist der Islam. Wenn er nur der Islam bedeuten würde, so wissen wir, derjenige, der das Glaubensbekenntnis annimmt und betet, fastet, Zakat bezahlt und zum Hajj pilgert, der ist doch ein Muslim, oder? Diese äußere Taten, sie kennzeichnen, dass diese Person ein Muslim ist. Aber sind das alle Pflichten? Heißt es, er kann dann Alkohol trinken, auch wenn er diese Dinge macht? Heißt es auch, er kann Zina machen? Heißt es auch, er kann Musik hören und? Nein. Nein, liebe Geschwister, das bedeutet das nicht. Das heißt, dass der Islam hier, inna ad-din 'inda Allah al-Islam, die gesamte Religion bedeutet. Und der Islam ist unterschieden worden vom Iman. Wenn die beiden Begriffe zusammenkommen, wenn Islam und Iman zusammenkommen, hat jedes Wort seine einzelne Bedeutung. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt uns im Koran, وَقَالَتِ الْأَعْرَابُ آمَنَّا قُلْ لَمْ تُؤْمِنُوا وَلَكِنْ قُولُوا أَسْلَمْنَا. Und die Wüstenaraber sagen, wir sind Gläubige. Wir sind Gläubige, wir glauben. Allah subhanahu wa ta'ala sagt nicht, ihr seid Gläubige, sondern ihr seid Muslime. Allah azza wa jal hat ihn hier den Iman aberkannt, nicht angerechnet, aber dafür den Islam. Was bedeutet, dass der Islam nicht die Rangstufe vom Iman hat, liebe Geschwister? Natürlich, diese wüssten aber, sie hatten das Glaubensbekenntnis gesprochen. Und damit sind sie Muslime geworden. Richtig. Und du darfst jemanden, der das Glaubensbekenntnis spricht, nicht sagen, du bist für mich kein Muslim. Walayyadu billah. Sondern, wenn eine Person zu uns kommt, und er nimmt den Islam an, und nur Allah subhanahu wa ta'ala kennt die Herzen, liebe Geschwister, er nimmt aber den Islam vor uns an, und das ist für uns ein Beweis, dass er jetzt den Islam angenommen hat, so ist er unter uns ein Muslim. Da dürfen wir nicht jetzt eine Checkliste nochmal ihn anheften, persönlich dieser Person, um herauszufinden, ob er wirklich ein Muslim ist oder nicht. Denn Allah subhanahu wa ta'ala kennt die Herzen. Und selbst wenn ein Heuchler vor uns so tut, als ob er ein Muslim ist, und wir kennen ihn nicht als solches, als Heuchler behandeln wir ihn wie ein Muslim. Selbst wenn er stirbt, machen wir für ihn das Janaza-Gebet, weil wir wissen doch nicht, ob er ein Heuchler ist oder nicht. Denn die Heuchelei, wird er sie nach außen tragen oder hat er sie versteckt? Er hat sie versteckt, walayyadu billah. Natürlich, sie sind die niedrigsten Kreaturen. Auch wenn sie von der muslimischen Gemeinschaft wie Muslime behandelt werden, sie sind am Tage der Auferstehung am tiefsten Punkt vom Höllenfeuer. Inna al-munafiqina fi darkil asfali minan nar. Wahrlich, die Heuchler sind am tiefsten Punkt vom Höllenfeuer, liebe Geschwister. Aber natürlich, wir sehen das nicht. Und wir Muslime können nur nach dem Inneren oder dem Äußeren agieren. Nach dem Äußeren. Aber es gibt Leute in der heutigen Zeit, sie wollen nach dem was agieren? Nach dem Inneren. Als hätte er das Wissen des verborgen. Das siehst du nicht bei einer Person. Und wallahi, der beste Beweis ist, manche Leute, als sie andere gesehen haben, dass sie Spione waren, waren ganz schön verblüfft. Und sie waren Jahre mit ihnen zusammen. Richtig oder nicht? Sie waren verblüfft, weil diese Leute das auf beste Art und Weise versteckt haben. Ich kann jetzt auch nicht mir eine Person hier aussuchen und sagen, der denkt gerade schlecht über mich. Woher soll ich das wissen? Auch wenn mich diese Person böse anguckt, trotzdem kann ich jetzt nicht hier ableiten, dass er böse über mich denkt oder schlecht über mich denkt, liebe Geschwister, weil ich nicht wo reinschauen kann? In das Innere. Das muss jeder Muslim verstehen. Und wir haben eine Regel, die geht durch alle Religionssparten. Al-Yaqinu la yazulu bishak. Die Gewissheit wird durch Zweifel nicht aufgehoben. Wenn einer vor uns die Shahada spricht, ist das Gewissheit, ja oder nein? Das ist Gewissheit. Wir sind Zeugen darüber, dass er mit Gewissheit die Shahada gesprochen hat. Wenn aber jetzt einer denkt, bist du dir sicher, dass dieser wirklich ein Muslim ist? Was hat er lediglich? Hä? Zweifel. Reichen diese Zweifel aus, um die Gewissheit, die wir alle gehört haben, indem diese Person das Glaubensbekenntnis gesprochen hat, reichen diese Zweifel aus, um die Gewissheit aufzuheben? Antwort? Nein. Und das dürfen wir auch nicht tun, liebe Geschwister. Al-Islam, Al-Iman und Al-Ihsan. Jedes hat die Bedeutung von der gesamten Religion. Aber wenn sie zusammenkommen, hat jedes Wort seine einzelne Bedeutung. Subhanallah al-Azim, Al-Islam. Und damit werden wir uns die nächste Zeit beschäftigen, liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran in Sura 31, وَمَنْ يُسْلِمْ وَجْهَهُ إِلَى اللَّهِ وَهُوَ مُحْسِنٌ وَهُوَ مُحْسِنٌ فَقَدْ اسْتَمْسَكَ بِالْعُرْوَةِ الْوُثْقَى وَإِلَى اللَّهِ عَاقِبَةُ الْأُمُورِ. Und der aber, der sein Wohlgefallen an Allah ausrichtet, das bedeutet, er tut nur das, was Allah subhanahu wa ta'ala wohlgefällig ist, und er tut Gutes dabei, der hat wahrlich von Allah ein festes Abkommen bekommen. Der hat ein festes Abkommen mit Allah subhanahu wa ta'ala, und bei Allah ist das Ende aller guten Dinge, liebe Geschwister. Bedeutet für uns, dass derjenige, der die Taten für Allah subhanahu wa ta'ala macht, und derjenige, der seine persönlichen Dinge im Leben, die er auch liebt, mit dem Islam vergleicht, ob sie konform sind oder nicht, ob sie erlaubt sind oder nicht, und er richtet danach sein Leben aus, bedeutet, wenn er eine Sache sehr liebt, zum Beispiel er liebt seine Freundin, dann nimmt er den Islam an. Dann weiß er, obwohl ich diese Sache liebe, Allah hat es verboten, dann verlasse ich diese Frau. Warum? Weil alle Dinge, die er im Leben tut, er tut sich für Allah subhanahu wa ta'ala. Und alle Dinge, die ihm auch persönlich gefallen, und er liebt diese Dinge zu machen, aber die Religion hat es uns verboten, so darf er diesen Dingen nicht nachgehen. Denn der Islam bedeutet, dass du dich Allah subhanahu wa ta'ala vollkommen unterwirfst, liebe Geschwister. Und dazu kommen wir jetzt zu dem Begriff. Was bedeutet der Islam? Ma ma'na al-Islam? Der Islam bedeutet, und nicht das bitte antworten, was viele Leute antworten, ja, das ist der Friede. Wir unterscheiden zwischen einer sprachlichen Bedeutung und einer religiösen Bedeutung. Die religiöse Bedeutung vom Islam bedeutet, liebe Geschwister, al-istislamu bit-tawhid. Nummer eins. Es hat drei Punkte. Der Islam. Und jeder Muslim muss dieses wissen. Wenn du ein Muslim bist, dann solltest du auch deine Religion kennen. Und du solltest wertschätzen lernen, was Allah subhanahu wa ta'ala dir als Gnade gegeben hat. Al-istislamu bit-tawhid. Das bedeutet die Unterwerfung unter dem Willen Allahs mit Tawhid. Ich erkläre gleich diese einzelnen Dinge. Dann, liebe Geschwister, nach Al-Istislamu bit-Tawhid, Al-Inqiyadu bit-Ta'a, dass du die Befehle Allah subhanahu wa ta'ala ausführst. Al-Inqiyadu bit-Ta'a, dass du gehorsam bist gegenüber den Befehlen Allah subhanahu wa ta'ala. Und der dritte Punkt, Al-Khulusu min al-Shirk, dass du dich vom Schirk, von der Vielgötterei, von einem Partner neben Allah subhanahu wa ta'ala, dass du dich davon freisprichst, vom Schirk und deren Anhänger. Weder darfst du den Schirk akzeptieren, noch die Anhänger, die diesen Schirk akzeptieren. Jedes muss für sich erklärt werden. Erstmal, al-istislamu bit-tawhid. Die Unterwerfung unter dem Willen Allahs mit Tawhid. Jeder Muslim sollte wissen, liebe Geschwister, unser Wille ist unter dem Willen von Allah subhanahu wa ta'ala. Niemals wirst du etwas tun können, wenn Allah subhanahu wa ta'ala dir das nicht erlaubt. Das muss jeder Muslim wissen. Du kannst nicht den Islam für dich entscheiden, wenn Allah dich dort nicht hinlenkt. Du kannst nicht den Islam für dich entscheiden, wenn Allah dich nicht zu diesem Weg führt. Tayyib. Jamil, das ist schön, das müssen wir aber verstehen. Wo ist jetzt unsere Aufgabe? Wenn unser Wille unter dem Willen Allahs ist, hör, dann gehen wir sowieso entweder ins Paradies oder in das Höllenfeuer. Antwort, nein, so ist es nicht. Unser Wille ist unter dem Willen von Allah subhanahu wa ta'ala. Aber hier unterscheiden wir den Willen von Allah subhanahu wa ta'ala. Es gibt bestimmte Dinge, Allah bestimmt sie so und niemand kann etwas anderes entscheiden dabei. Das ist der universelle Wille. Bedeutet zum Beispiel, Allah subhanahu wa ta'ala lässt ein Tsunami geschehen. Kann einer das verhindern? Wenn Allah subhanahu wa ta'ala ein Tsunami geschehen lässt, natürlich Antwort, nein. Das ist, was Allah subhanahu wa ta'ala bestimmt hat. Hier hat Allah azza wa jal dieses so bestimmt und es passiert, wie er es bestimmt hat. Dann gibt es aber den gesetzlichen Willen von Allah subhanahu wa ta'ala. Hier hat er uns Dinge anbefohlen, die wir tun müssen. Und wir haben die Entscheidung, dieses tun zu wollen oder nicht zu wollen. Aber trotzdem ist unser Wille unter dem Willen von Allah subhanahu wa ta'ala. وَمَا تَشَاءُونَ إِلَّا أَن يَشَاءَ اللَّهُ. Ihr könnt nicht wollen, o ihr Menschen, wenn wer nicht will, wenn Allah subhanahu wa ta'ala nicht will. طيب, bitte, hier brauche ich eure Aufmerksamkeit, weil hier kommen viele Brüder und Schwestern durcheinander. Wer hat für dich entschieden, dass du den Islam annehmen willst? Du selber, richtig? Okay. Es war deine Entscheidung, diesen Islam anzunehmen. Als Allah gesehen hat, und Allah weiß es am besten, dass du diesen Islam für dich annehmen wolltest, hat Allah dir dieses erlaubt? Antwort? Ja. Wenn Allah das nicht erlaubt hätte, hättest du dich dafür entscheiden können? Antwort: Nein. Du hast einen Willen. Natürlich. Weil Allah subhanahu wa ta'ala sagt, فَمَنْ شَاءَ فَلْيُؤْمِنْ وَمَنْ شَاءَ فَلْيَكْفُرْ. Derjenige, der nun glauben will, der soll glauben. Mit Wille verbunden. Das ist dein Wille. Aber wer nicht glauben will, wer ungläubig sein will, er soll ungläubig sein. Das heißt, du hast einen Willen. Aber dieser Wille, trotzdem, dass du auch für dich etwas entscheiden kannst, wenn du diese Sache für dich entscheidest, so wird Allah azza wa jalla dich zu diesem Weg führen. Wenn Allah subhanahu wa ta'ala für dich den Dalal bestimmt, dann nur deswegen, weil in deinem Herzen Dalal ist. Allah subhanahu wa ta'ala sagt im Koran, subhanahu wa ta'ala, ich denke, das ist die Sura Fussilat. وَأَمَّا ثَمُود فَهَدَيْنَاهُمْ فَاسْتَحَبُّ الْعَمَى عَلَى الْهُدَى. Was die Thamud anbelangt, wir haben ihnen die klaren Beweise aufgezeigt, aber sie haben die Blindheit vor der Rechtleitung bevorzugt. Jamil, verstanden, liebe Brüder und Schwestern? Allah hat ihnen den klaren Weg vorgewiesen, aber für welchen Weg wollten sie sich entscheiden? Für den Dawah, für den Irrtum, für die Blindheit. Weil Allah in ihnen gesehen hat, dass sie sich für diesen Weg entscheiden wollen, hat Allah sie auch zu diesem Weg geführt. Ist klar die Stellung zwischen unserer Entscheidung und dass wir trotzdem aber unter dem Willen Allahs liegen? Wer hat das nicht verstanden? Dann kann ich das nochmal erklären. طيب, Alhamdulillah Rabbil Alamin, wenn man das verstanden hat. Soll ich das nochmal erklären? Inshallah. Also, das ist Islam zu tun, ja? Diesen Willen Allahs. Wir reden jetzt über einen Punkt vom Islam, das bedeutet die Unterwerfung unter Allah subhanahu wa ta'ala mit Tawfiq. Kann ein Mensch sich überhaupt unterwerfen? Antwort: Ja. Er entscheidet das. Er hat von Allah subhanahu wa ta'ala die Entscheidung bekommen, den Willen bekommen zu entscheiden. Aber auch diese Entscheidung von ihm unterliegt dem Willen Allahs, weil nichts und niemand kann etwas tun in dieser Welt, außer dass Allah subhanahu wa ta'ala das nicht erlaubt. Das heißt nicht, dass Allah das Schlechte möchte. Bitte hier aufpassen, weil es gibt Leute, die denken dann, ja, aber Allah möchte das Schlechte. Nein, Allah sieht lediglich in deinem Herzen, was du vorhast. Zum Beispiel, du willst eine Sünde machen. Jetzt hast du vor, eine Sünde in deinem Herzen zu machen. Jetzt machst du auch die Sünde. Wer muss dir erstmal erlauben, die Sünde zu machen? Antwort: Wer? Allah subhanahu wa ta'ala. Er muss dir erlauben, die Sünde zu machen. Wenn Allah dich schützt, wirst du diese Sünde nicht machen. Aber wenn Allah das zulässt, dass du die Sünde machst und Allah sieht in deinem Herzen, ob du wirklich entschlossen bist, diese Sünde zu machen, dann lässt Allah subhanahu wa ta'ala dich die Sünde machen. Weil Allah das Schlechte will? Nein! Weil du das Schlechte willst. Und Allah subhanahu wa ta'ala, wenn er dir erlaubt, die Sünde zu machen, dann schau, welche Stellung du bei ihm hast. Mafhum? Dann schau, welche Stellung du bei ihm hast. Denn es gibt Diener, Allah schützt sie davor, zu sündigen. Allah schützt sie davor. Warum? Weil Allah subhanahu wa ta'ala ihr Hören und ihr Sehen und ihr Laufen ist. Und ihr kennt alle diese Überlieferungen, liebe Geschwister. Du bist manchmal mit einem Bruder zusammen. Es kann sein, dass diese Situation einsetzt. Dann sagst du zu diesem Bruder, du sagst ihm, schau mal, hast du auch diese drei wunderschönen Frauen gesehen? Er sagt zu dir, nein, aber ich habe einen Mann gesehen, der gerade Dhikr macht, also habe ich mich daran erinnert, auch Dhikr zu machen. Allah schützt oder schützt nicht? Allah schützt. Ja, Achi, hast du gerade dieses Poster gesehen von Evanuel, Manuel und wie sie alle heißen? Er sagt, nein, ja, Achi, ich war gerade am Überlegen, ob diese Eier, die ich gerade gehört habe, ob ich sie immer noch auswendig kann oder nicht. Allah leitet dich immer zum Guten. Ein Bruder erzählte einmal, möge Allah subhanahu wa ta'ala uns recht leiten, er war einmal in einem Freudenhaus, ihr wisst, was das ist, und er wollte dort das tun, was das Schändliche genannt wird. Und er wollte bezahlen, und als die Frau da war, und er bezahlen wollte, hat er sein Geld nicht vorgefunden. Er hat sein Geld nicht gefunden. Aber er hat das Geld mitgenommen, und er ist nicht sicher gewesen. Dann ist er irgendwann deprimiert rausgegangen. Er hat das nicht vollzogen, was abscheulich ist bei Allah subhanahu wa ta'ala. Und so, als er rausgegangen ist, hat er gesagt, ich kann noch nicht verrückt sein. Und er greift in seine Tasche und da war das Geld. Allah hat ihn bewahrt. Aber schaut mal, subhanallah al-azim, das ist die Entscheidung Allah subhanahu wa ta'ala. Und wallahi, manchmal, ihr merkt es auch in unserem Leben, du willst etwas machen, aber Allah erlaubt nicht, dass dieses so passiert. Warum? Zum Schluss siehst du, alhamdulillah hat Allah mich davor geschützt. Was wird? Auch mit der Heirat oder mit anderes, liebe Geschwister. Deswegen, al-Islam, dass du dich unterwirfst unter dem Willen Allah subhanahu wa ta'ala. Wenn du dich zu diesem Weg bekennst, dann wird Allah subhanahu wa ta'ala dir helfen, diesen Weg zu bestreiten. Und dieser Punkt, al-Istislamu bit-Tawhid, bedeutet die Unterwerfung unter dem Willen Allahs, die passiert nicht so, wie du willst. Bedeutet, ich möchte nicht gläubig sein, wie ich will. Nein. Sondern du musst dich unterwerfen nach den Richtlinien vom Koran und Sunna. Was bedeutet Unterwerfung? Was ist von mir verlangt als Muslim? Da musst du als Muslim deinen Kompass nehmen und das ist der Koran und die Sunna des Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Eine Person mag auch sagen, Alhamdulillah, ich bin Muslim und ich unterwerfe mich auch vor Allah subhanahu wa ta'ala, aber er tut nichts vom Islam. Er tut etwas anderes, aber denkt, dass das, was er tut, mit den Richtlinien des Islam übereinstimmt. Das ist keine richtige Unterwerfung, liebe Geschwister. Und diese Personen werden nicht belohnt, wenn sie sich auf eine falsche Art und Weise unterwerfen. Möge Allah uns immer auf einen geraden Weg befestigen. Der zweite Punkt ist, al-inqiyadu bi-ta'a, dass man die Befehle befolgt, die Allah subhanahu wa ta'ala einem auferlegt hat. Und hier geziemt es sich nicht für einen Muslim, dass er sein Interesse über das Gesetz Allah subhanahu wa ta'ala stellt. Und ich möchte hier ein Beispiel machen, liebe Geschwister. Allah subhanahu wa ta'ala, er sagt zum Beispiel über die Zina. Er sagt subhanahu wa ta'ala, وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا. Und nährt euch nicht der Unzucht. Nährt euch nicht ist ein strengeres Verbot, als dass Allah es nur einfach verbietet. Das heißt, jeder Schritt zur Annäherung der Zina ist Verbot. Zu schauen, einer Frau die Hand zu geben, sich unter den Frauen zu mischen, all dieses ist verboten, weil das zu was führt? Zu Sinn. وَلَا تَقْرَبُ الزِّنَا إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا وَسَاءَ سَبِيلًا. Und was sollt ihr nicht machen, o ihr Gläubigen? Ihr sollt diese Abscheulichkeit lassen, denn das ist ein übler Weg. Ein übler Weg. إِنَّهُ كَانَ فَاحِشًا. Allah hat das als eine abscheuliche Sache bezeichnet. Jetzt mal angenommen, du bist ein Mensch, der die Sinne liebt. Möge Allah uns bewahren. Es ist dir hier nicht mehr erlaubt, das zu befolgen, was du liebst. Nachdem die Wahrheit zu dir gekommen ist. Nachdem die Rechtleitung zu dir gekommen ist. Weil so unterwirfst du dich unter dem Willen Allahs. Du hast gerne Glücksspiele gespielt. Dann kam die Wahrheit zu dir. Und du hast eine Ayah gelesen, dass Allah subhanahu wa ta'ala das Glücksspiel verboten hat. Hier ist es nicht mehr erlaubt für dich, dieses Glücksspiel zu spielen. Sagt man, ich mache das gerne und ich selber, ich fühle mich gut dabei. Das ist nicht der Maßstab, sondern der Maßstab ist, ob das, was du tust, mit der Religion des Islam vereinbar ist. Dann sagt man, ja, aber was soll mir denn dann noch Spaß machen? Was erlaubt der Islam? Der Islam erlaubt eine Menge. Nur wir kennen unsere Religion nicht, liebe Geschwister. Und wir wollen das an einem Beispiel festmachen. Eine Frage. Sind Gesellschaftsspiele allgemein im Islam verboten? Antwort. Nein. Antwort. Nein. Ist es verboten zu heiraten? Antwort. Nein. Ist es verboten, Geschlechtsverkehr auszuüben mit der Ehefrau? Antwort. Nein. Ist es verboten, lecker zu essen und zu trinken? Antwort? Nein. Wie kann man dann die Frage noch stellen, was erlaubt mir der Islam überhaupt? Die Sachen, die mit Genuss verbunden sind, der Islam erlaubt sie dir. Nur die Art und Weise, die viele Leute hier machen, das ist verboten, liebe Geschwister. Ist das Schwimmen verboten? Antwort? Nein. Aber hier im Seestraße Freibad, bitte nochmal 5 Euro für Eintrittskarte zahlen, damit man noch mehr Sinner machen kann. Ist das hier verboten? Antwort? Ja, natürlich. Das heißt, nicht die Sache an sich ist verboten, sondern die Art und Weise ist verboten. Und deswegen dürfen wir nicht mit dem Argument kommen, ja, das ist alles verboten. A'udhu billah, dann hat man gar nicht die Religion verstanden, liebe Geschwister. Sondern das ist eine Art und Weise, die manche Leute machen. Wenn man sich mit Brüdern und Schwestern trifft, das, was heute gemacht wird, ist natürlich verboten, weil sie sich miteinander mischen. Aber wenn die Brüder zusammensitzen und die Schwestern zusammensitzen, wo ist das Problem? Antwort: Hier ist das nicht verboten. Aber man will nicht das, was gut ist, was Allah subhanahu wa ta'ala einem als Rechtleitung gegeben hat, sondern man will den anderen Weg verfolgen und das, waliyadu billah, ist Dawah. Und die dritte Sache, al-khulusu min ash-shirk, dass man sich von dem Schirk entfernt, liebe Geschwister. Kein Muslim darf für sich den Schirk akzeptieren. Keiner. Dein Vater, du liebst ihn sehr. Dein Vater hat Götzen zu Hause. Und dein Vater sagt dir, mein Sohn, du bist doch mein Sohn. Du sagst ihm, ja, ich bin dein Sohn. Dann sagt er dir, ich möchte, dass du mit mir die Götzen anbetest, die ich auch anbete. Und wenn er 10-mal hier dein Vater ist, oder 100-mal oder 1000-mal, so darfst du dieses nicht machen. Warum? Weil diese Sache ist gegen die Religion Allah subhanahu wa ta'ala. Sagt man, ich muss meinem Vater gehorchen? Ja, in Dingen, die nicht verboten sind. In Dingen, die nicht verboten sind, liebe Geschwister. Wallahi al-Azim, manche Leute, die kommen mit diesem Scheinargument, ich muss doch meinem Mann gehorchen, so wie eine Frau. Die wollte sowieso den Hijab abmachen. Und dann hat sie noch einen Mann, der das unterstützt. Und er sagt, ihr nimm das ab. Ach na gut, dann gehorche ich dir mal. Aber sie hat das schon lange beschlossen. Sie hat das schon lange beschlossen. Ein Bruder hat mir gesagt, er kennt eine Schwester, die hat ihm gesagt, ich warte nur darauf zu heiraten, damit ich endlich diesen Kopftuch ablegen kann. Das heißt, mit Kopftuch ist sie ein bisschen schamhafter, sieht sie vielleicht aus, und dann kriegt sie einen Mann. Aber schaut mal, liebe Geschwister, das ist genau diese Sache. Du musst dich von allem, was mit Schirk zu tun hat, freisprechen. Und du darfst diesen Weg nicht verfolgen. Verfolgst du ihn, dann gehörst du zu den Leuten des Schirk. Und das wird eine ewige Verdammnis im Höllenfeuer sein. Und dieses ist für den Muslim natürlich nicht erlaubt zu tun, liebe Geschwister. Heißt es, ich darf nicht Leute lieben, die mir nahestehen, auch wenn sie Muschrikin sind? Nein, das ist auch eine Sache, die falsch verstanden wird. Es gibt Leute, die sagen, natürlich wir sagen, du musst dich vom Schirk lossagen. Zum Beispiel dein Vater, er betet Götzen an, du darfst das nicht machen, auch wenn er dein Vater ist. Aber heißt das, ich darf jetzt meinen Vater auch nicht mehr lieben? Antwort: Nein, das ist eine Sache, die viele Leute falsch verstehen. Was sagte Ibrahim a.s. zu seinem Vater? Ya abati, o mein Väterchen. Nachdem der Vater schon Götzen geschnitzt hat, Antwort: Ja. Ya abati, lima ta'budu ma la yasma' wa la yubsir wa la yughni anka shay'a. O mein Väterchen, warum betest du etwas an, was dich nicht hört und nicht sieht und was dir nicht nützen und nicht schaden kann? Warum betest du das an, ja Ibrahim? Schaut mal, wie Ibrahim a.s. hier mit seinem Vater geredet hat. Das heißt nicht, liebe Geschwister, dass derjenige, der ein Muslim sein möchte, wenn er sieht, dass ein naher Verwandter von ihm ein Kafir ist, dass er diese Person auf schlechte Art und Weise behandelt. Nein, schaut mal, wenn einer jemand schlecht behandeln könnte, wäre es Ibrahim gewesen, denn sein Vater hat diese Götzen geschnitzt. Sein Vater hat diese Götzen geschnitzt. Herr Wallah. Und trotzdem hat er ihn auf beste Art und Weise angesprochen. Allah hat uns damit gezeigt, man muss so auf diese Art und Weise mit seinen Eltern umgehen. Ein Mann, der hat zum Beispiel eine Jüdin oder eine Christin geheiratet. Antwort: Erlaubt oder nicht für einen muslimischen Mann, eine Jüdin oder eine Christin zu heiraten? Antwort: Fadal Akhi? Ist erlaubt. Okay. Wenn eine Jüdin oder eine Christin ist, was ist sie vom Hukum her? Nein. Das ist eine Kafira. Okay, dann sag mir jetzt mal bitte, wie du dich von ihr entfernst und sie ist deine Ehefrau. Geht das? Das ist das Problem, dass viele Leute eine Sache nicht verstehen. Bleib mir fern, ich mache gerade Bara' mit dir. Komm, wir treffen uns wieder dort. Was ist das? Wallahi, was ist das? Die ist natürlich eine Kafira, das ist klar. Aber wenn du sie liebst, dann nicht für ihre, was? Für ihren Kuffer. Aber auf menschliche Art und Weise, darfst du sie lieben? Antwort ja. Und das sollte richtig von uns verstanden werden. Deswegen, liebe Geschwister, man muss die Sache richtig verstehen. Sa'd ibn Abi Waqqas, er hatte eine Mutter, sie hat ihm befohlen, dass er die Religion seiner Vorväter annehmen sollte. Als er das nicht gemacht hat, so hat sie ihm gesagt, ja Sa'd, entweder wirst du das anbeten, was deine Vorväter angebetet haben, oder ich werde nichts mehr essen und nichts mehr trinken, bis ich sterbe und du bist verantwortlich für meinen Tod. Sa'd hat ihr gesagt, und wenn du so viele Seelen hättest wie Haare auf dem Kopf, ich würde sie alle sterben lassen, denn ich werde niemals etwas anderes anbeten außer Allah. Schaut mal den Unterschied. Sie ist Mutter, okay, aber in der Religion darf man ihr nicht mehr gehorchen. Und somit können wir ganz leicht dieses feststellen. Der Prophet Muhammad sallallahu alaihi wasallam, er war mit Abu Talib verbunden. Er war mit Abu Talib verbunden und er hat ihn geliebt. Wer war Abu Talib? Sein Onkel. War er ein Muslim oder ein Kafir? Ein Kafir. Aber was hat der Prophet sallallahu alaihi wasallam für ihn geliebt? Den Islam. Aber er wurde kein Muslim mehr. Deswegen, wenn wir das richtig verstehen, liebe Geschwister, dann ist das eine Menge. Wallahu ta'ala ala wa alam. Leider sind wir nicht weitergekommen, aber inshallah ta'ala werden wir das nächste Mal weitermachen mit den 5 Säulen des Islam und ihre Urteile. Habe ich etwas Gutes gesagt, ist es von Allah. Habe ich etwas Schlechtes gesagt, ist es von mir und von Ash-Shaytan. Möge Allah subhanahu wa ta'ala mir vergeben. Subhanallah wa bihamdik. Ashhadu an la ilaha illa ant. Astaghfiruka wa atubu ilayk. Okay, ihr habt ganz kurz Zeit für Fragen, bevor wir weitermachen, inshallah, mit dem Koran. Tfadl. Achso, Rashid. Ich wollte aber zu einem anderen Akida-Unterricht was fragen. Okay, Hauptsache zu Akida. Und zwar bei den 3 Bedingungen von der Ibadah. Na. Wir haben ja, du hast uns, also wir haben gelernt, dass ohne den wahrhaftigen Entschluss kann trotzdem eine Ibadah gültig sein. Na. Aber ich habe das nicht ganz verstanden. Ich dachte, ohne, wenn man weder Wille oder noch Fähigkeit hat, dann gibt es doch keine Tat. Der Bruder fragt bezüglich den 3 Bedingungen von der Ibadah. Wir haben gesagt, es gibt 3 Bedingungen für die Ibadah und der erste ist Sidq al-Azima. Das bedeutet der wahrhaftige Entschluss. Wir haben gesagt, das ist keine Bedingung wie Al-Ikhlas und die Weise nach dem Propheten Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Okay? Wir haben gesagt, das ist keine Bedingung für die Gültigkeit. Wir haben nicht gesagt, das ist unwichtig. Wir haben gesagt, das ist keine Bedingung für die Ungültigkeit. Okay, hingegen Al-Ikhlas schon. Aber gibt es denn eine Tat ohne den wahrhaftigen Entschluss? Ja, natürlich. Du kannst ja einen wahrhaftigen Entschluss haben und zum Schluss zeigt sich ja, ob du diese Faulheit wirklich abgelegt hast. Jetzt zum Beispiel, du hast nur eine Absicht. Wenn du jetzt beabsichtigst, dass du in der Nacht beten willst, aber du stehst nicht auf, um dieses Gebet zu vollziehen, wirst du belohnt oder nicht? Die Absicht. Ah, also? Also, hast du es begangen, die Tat? Nein. Wenn jetzt eine Person, wenn ich jetzt an der Hand einer Person sehe, die macht keine guten Taten. Nein. Ist eine Person allgemein ein Kafir, wenn die keine guten Taten macht? Der Bruder stellt eine wichtige Frage. Wenn ich an den äußerlichen Taten nicht sehe, dass eine Person gute Taten macht, kann man sie dann als Kafir bezeichnen? Antwort natürlich nein. Die Frage ist doch, musst du immer dabei sein, wenn diese Person gute Taten macht? Das ist auch ein Fehler, den viele Brüder machen, liebe Geschwister. Manche Leute, die sagen, also wenn sie jetzt gefragt werden, ob sie den Bruder empfehlen können für die Heirat, dann sagen sie, nee, der Bruder nicht. Ich habe ihn noch nie in der Moschee gesehen. Erstmal, es gibt 250 Moscheen in Berlin, Nummer 1. Nummer 2, vielleicht betet er wo? Hä? Zu Hause. Dann ist das jetzt ein Zeugnis, dass du ihn nicht gesehen hast, dass er nicht betet? Antwort, nein. Ja, ich muss ihn doch sehen. Wo? Bist du in ganz Berlin anwesend? Bist du oder nicht? Nein. Und sowieso, die Besten sind diejenigen, die ihre Taten im Verborgenen machen. Weil sie Angst haben vor dir. Also, soll er dich jedes Mal anrufen, wenn er eine gute Tat vorhat? Natürlich nicht. Deswegen, liebe Geschwister, wir müssen das immer unterscheiden. Aber vielleicht meint der Bruder, ich sehe eine Person, der macht viele schlechte Taten. Auch wenn er viele schlechte Taten macht, das heißt nicht, dass er nicht auch gute Taten macht. Ha? Wallahu ta'ala ala wa'alam. Deswegen muss man immer nach dem Richtigen Verständnisfragen. Ich bin vor wenigen Tagen konvertiert und habe es noch nicht meinen Eltern gesagt. Jetzt sind sie bei mir zu Besuch und ich weiß nicht, wie ich mit der Situation umgehen soll und wie ich meine 5 Gebete verrichten soll, ohne dass sie es bemerken. Erstmal, wenn du denkst, dass du dich dafür noch nicht, Schwester, dass du dich dafür noch nicht in der Lage siehst, dass du ihnen das jetzt schon sagst, weil du rechnest fest damit, dass viele Probleme für dich entstehen werden, dann halt das geheim. Und das ist kein Problem, dass man den Islam auch geheim halten kann. Bis Allah subhanahu wa ta'ala dir einen Ausweg gibt, wo du das auch öffentlich sagen kannst, dass du Muslima bist. Was kannst du tun? Du kannst gehen, du kannst Folgendes machen. Wenn du zum Beispiel weißt, lade sie zu einer Uhrzeit ein, zum Beispiel deine Eltern, wo du dein Gebet schon verrichtet hast. Und jetzt, alhamdulillah, sind die Zeitspannen sehr lang. Wenn du zum Beispiel gerade Asr gebetet hast, dann zum Beispiel sagst du deinen Eltern, die sollen um 6 Uhr zum Beispiel zu dir kommen, 6:30, 7:00. Und dann ist wieder sehr viel Zeit bis zum nächsten Gebet. Na, wallahu ta'ala ala wa a'lam. Diese Schwester, von der du erzählt hast, die den Hijab ablegen will, sobald sie verheiratet ist, diese würde vielleicht zum Hijab gezwungen, Allahu a'lam. Also sollen wir bei diesem Thema bitte vom Besten ausgehen. Barakallahu fiq, wa fiqi barakallah. Sehr gerne, aber wenn der Bruder sie besser kannte, dann weiß er besser um ihre Situation als du. Assalamu alaikum, alaikum salam wa rahmatullahi wa barakatuh. Sagt man nach dem Sunnah-Gebet wie nach dem Fard-Gebet Astaghfirullah 3-mal? Nein, hierfür gibt es keinen Beweis. Und das ist eine gute Frage, denn wir können nicht jede Ibadah auf die andere übertragen. Wir können nicht jede Ibadah auf die andere übertragen, liebe Geschwister. Das ist genau so ein Beispiel. Nach dem Pflichtgebet sagen wir Astaghfirullah, Astaghfirullah, Astaghfirullah, Allahumma anta salam wa minka salam und so weiter und so fort. Aber das sagen wir nicht nach einem Sunnah-Gebet, was uns darauf hindeutet, jede Sache hat ihren eigenen Beweis. Wallahu ta'ala ala wa a'lam. Tfadl. Er hat gesagt, er muss nicht erkennen, haben, ob diese 5 Säulen des Islam. Na. Er sagt, er ist kein Muslim, aber er ist Mu'min, weil er Allah und die Glaubensfundamente erfüllt, also diese Glaubensinhalte erfüllt. Also, siehst du, und deswegen lernen wir diese Sachen. Wenn einer kein Muslim ist, wie kann er Mu'min sein? Ja. وقالت الأعراب أمنا قل لم تؤمنوا die frühesten Araber sagen wir glauben, sagt nein, ihr seid nicht Gläubige, sondern ihr seid Muslime. Wie kann der Islam über den Iman stehen? Das ist natürlich eine Sache, das genau deswegen lernen wir diese Themen. Man sagt manchmal, aber ist doch klar, diese Themen und dies und das. Ja, aber wir sehen, wir hören doch, was die Leute sagen. Ha? Oder es gibt Leute, aber das machen wir später, inshallah. Fadal wieder. Die letzten 2 Fragen, dann machen wir weiter. Kannst du nochmal die Eier erwähnen, wo die 3 in den Stufen des Airbags sagen? Das ist in Surah An-Nisa, in der Eier 65. Fadal. Wo viel kann man? Fadal. Zum letzten Thema nochmal, wie ist das mit Riya? Wenn ich jetzt alleine in der Moschee bin und ich lese Koran, da kommt einer rein. Na. Und dann unterlasse ich meine Koranlesung aus Angst vor Riya. Nein. Der Bruder sagt zum Beispiel, ich bin in der Moschee und ich lese Koran. Dann kommt eine Person rein und ich lege dann den Koran weg, weil ich Angst habe vor ihr. Wie ist die Sache hier? Du kannst ruhig weiterlesen. Denn deine Tat war gut, inshallah. Warum? Du hast diese Tat begonnen, als niemand da war. Also hast du sie nicht begonnen wegen einer Person. Okay? Du hast sie nicht begonnen wegen einer Person. Das heißt, deine ursprüngliche Absicht war für Allah subhanahu wa ta'ala. Okay? Na. Aber wenn du das ist dann Riya? Wenn du das unterlässt, Riya unterlassen ist dann, wenn du denkst, dass diese Leute dich dafür loben werden, dass sie sagen, der hat diese Tat gelassen oder beziehungsweise er macht diese Tat nicht, weil er, mashallah, so einer ist, der Angst vor Riya. Also wenn ich für mich selber mache, ich habe Angst vor Riya, dann weiß ich das, wenn es kein Riya ist. Ibrahim An-Nakhai, einer der großen Tabi'in, er sagte, wenn du im Sujud bist und jemand kommt herein in das Zimmer, wo du gerade Sujud machst, dann verlängere dein Sujud. Ja. Weil hier kommt sofort Shaitan rein und will, dass du die Tat abbrichst. Denn im nächsten Moment hofft er darauf, dass du auch nicht mehr zurückkehrst zu der Tat. Ja. Mach ruhig weiter, denn ursprünglich hast du nicht mit etwas Schlechtes angefangen. Wallahu ta'ala, ala wa'ala. Wer hat noch eine ganz wichtige Frage zur Akida? Nur eine ganz wichtige. Zeig. Na. Niemand lieben, der Bid'ah macht. Na. Was ist jetzt mit einem, der Bid'ah macht, aber er hat einen sehr schönen Charakter. Und man der Bruder sagt, wie ist das Urteil über eine Person, der zwar Bid'ah macht, aber er hat einen sehr guten Charakter. Wenn er einen sehr guten Charakter hat, dann sollte es möglich sein, mit ihm zu sprechen, dass er von der Bid'ah geholt wird zur Sunna. Okay? Und hier zeigt sich dann der gute Charakter, ob er wirklich dann auch an dem festhalten will, was die Wahrheit der Religion ist. Nummer eins. Nummer zwei, eine Person, der Bid'ah macht, einen guten Charakter hat, und ihr werdet das in der Tat vorfinden. Es gibt Leute, die haben wirklich einen guten Charakter, allgemein gesehen. Aber wenn es um Religion geht, die lassen sich nichts sagen. Und somit verdirbt man seinen Charakter. Weil das Wichtigste bei uns die Aqidah ist. Ha? Die Aqidah ist. Wallahu ta'ala ala wa'ala. Denn so kamen die, die Gesandten zu ihren Völkern. Sie haben nicht gesagt am Anfang, oh ihr Menschen, kommt zu einem guten Charakter, sondern dient Allah einzig und allein. Denn derjenige, der den Tauhid verinnerlicht, er ist auch bereit, alles an sich zu verändern. Aber wer nicht bereit ist, den Tauhid zu verinnerlichen, ist er bereit, etwas zu verändern? Antwort: Nein. Wallahu ta'ala ala.